Es wäre verfehlt, den Bruch zwischen Rom und Byzanz lediglich als das Ergebnis einer gegensätzlichen Macht- und Interessenpolitik zu sehen. Vielmehr war es versäumt worden, die inneren Gegensätze zwischen Ost und West einem gegenseitigen Verständnis näher zu bringen, sodass eine befruchtende Ergänzung hätte möglich werden können. Ohne Zweifel konnte weder die eine noch die andere Denkweise für sich beanspruchen, allein die weltweite Ausdrucksform des Christentums zu sein. Das organisatorische, nüchterne, juristische, strategische Denken war westliche, das spekulative, das aszetische, das mystische war östliche Geistesart. Im Westen lebte man aus der Tradition der Katakomben, der Anfeindung und Verfolgung durch die heidnische Obrigkeit. Aber selbst als Christen konnten die Römer sich der straffen bürgerlichen Ordnung und Disziplin nicht entziehen. Dieser westliche Denkstil, der in allem Klarheit und deutliche Gliederung fordert, machte sich auch in der Auseinandersetzung mit der Glaubenslehre der Kirche bemerkbar. Man erkannte die Notwendigkeit, eindeutige Formulierungen der Glaubensinhalte zu finden. Man wollte abgrenzen und ordnen, sichern und festlegen, vorbeugen und verteidigen. Die östliche Denkart ist anders. Sie fand Genüge in der anbetenden Versenkung in die Glaubensgeheimnisse der Menschwerdung Gottes und der Dreifaltigkeit. Ihre Theologie wollte nicht rational umschreiben, was allein in schweigender Schau glaubend, umfangen und anbetend gepriesen werden kann. Das bestimmende Christusbild des Westens ist der Gekreuzigte, das Christusbild des Ostens der Auferstandene. Der Veranschaulichung der großen Erlösungsgeheimnisse dient die östliche Liturgie. Господи, вседержитель, Божий Отец наш, молимся, услыши и помилуй. Господи, помилуй. Помилуй нас, Боже, повелиться милости Твоей, молимся, услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся, освятивший под ярсих наш, и всей во Христе, братья наши. Господи, помилуй. Nicht mit Worten, mit Predigt und Belehrung, sondern mit Bildern voll Glanz und Geheimnis soll der Mensch zur Anschauung Gottes gelangen. Die Ostkirche versteht sich als ein erdenthobenes, himmlisches Jerusalem, als eine feiernde, verklärte Allgemeinschaft. Ныне присно и во веки веков. Östliche Frömmigkeit fußt im Jenseits. Sie ist von ebenso großer Innigkeit wie Kompromisslosigkeit. So musste das Mönchtum dort ganz außerordentlich gedeihen. In der ehelosen Weltabgeschiedenheit wurde das höchste Vollkommenheitsideal gesehen. Christus dem Herrn ganz nachzufolgen, durch die radikale Abkehr von allem sündhaft Weltlichen, in Gebet und Buße, war Sinn und Erfüllung des Mönchslebens. Von diesen Klöstern, Gottesburgen in ganz besonderem Sinn, ging ein starker Einfluss auf das gesamte Frömmigkeitsleben des Ostens aus. Zeichen der Gottesgegenwart, Inseln der Gottesherrschaft auf Erden.